noch eine Runde, jetzt geht's schneller. Wuhu. Hallo Mina. Hallo. Na Mausi, endlich klappt es hier mit uns. Eine Woche Verspätung, musst du unseren Fans erklären. Ich grüße dir erstmal alle. Ja, ich grüße erstmal alle. Das muss ja auch sein, so viel Zeit muss sein. Und hoffe, ihr seid alle wieder dabei und seid nicht enttäuscht oder habt schon die Hoffnung aufgegeben, dass es hier mit uns nicht weitergeht. Nein, nein. Isabel wird das jetzt mal kurz erklären, was los war. Ja, was war los? Wir haben versucht aufzunehmen. Nein, wir haben sogar aufgenommen. Wir haben eine super Folge, wie ich finde, aufgenommen. Es war wirklich lustig und interessant und sowieso und überhaupt, wie das ja immer bei uns der Fall ist. Aber leider Gottes habe ich dann nachher, als ich die Aufnahme angeklickt habe, um sie zu schneiden, festgestellt, dass nur Omis Stimme aufgenommen wurde. Also Omi hat quasi auf dieser Audiospur einen Monolog gehalten und ich war einfach weg. Ja, da war dann sozusagen, mein Mikrofon hatte vorher immer schon ein paar Probleme gemacht. Es funktionierte aber trotzdem irgendwie immer noch so halbwegs. Und ja, beim letzten Mal hat es dann endgültig seinen Geist aufgegeben anscheinend. Leider genau während der Aufnahme. Ja, das hat jetzt eine Woche gedauert. Ich habe es eingeschickt, Geld zurückbekommen und mir davon jetzt ein neues, schönes Mikrofon gekauft. Was, wie ich finde, unglaublich gut klingt. Ich hoffe, man hört das auch, aber ich habe mir das schon mal probeweise angehört. Alter Falter, das klingt schon wirklich sehr, sehr schön. Genau. Und ja, jetzt stehe ich hier an meinem neuen Ständer-Mikrofon-Dings und freue mich des Lebens. Ist das nicht schön? Das sieht auch aus wie richtig im Tonstudio. Ja. So sieht das Gerät aus. Professionell. So Gesangsaufnahmen und so machen, weißt du? Geht's hier richtig rund. Richtig rund jedes. Genau. Ja, so, das war die Vorgeschichte quasi. Deswegen sind wir jetzt mit einer Woche Verspätung. Aber macht ja nichts, ne? Dann fangen wir halt jetzt nochmal neu an. Im 2-Wochen-Rhythmus. Und ja, Omi, was geht ab bei dir? Was läuft? Ja, ich bin zurück aus dem Urlaub. Wir hatten das ja vorher schon mal anklingen lassen, dass ich ja zu meiner Freundin nach Mainz zum Wandern gefahren bin eine Woche lang und wir hatten herrliches Wetter, richtig gutes Wanderwetter, immer schön milde, kein Regen, Sonne schien, wir durch die Weinberge gestampft, stundenlang, oh, es war herrlich. Ja, und dann sind hier so schön im Rhein, dann sind so schöne Apfelplantagen, Apfelbaumplantagen, dieses Spalierobst, dieses halbhohe, die waren in voller Blüte. Fans, ich sag euch, sowas Schönes, ein Augenschmaus. Ich konnte gar nicht genug sehen. Ich liebe sowas ja. Und es war und keine Menschenseele zu sehen, wir beide da durchmarschiert und ja, dann waren wir noch ja, also so waren wir jeden Tag unterwegs und in Groß-Gerau waren wir auch. Dann sind wir auf die Mainzer Fans gestoßen, die ja gegen in Leipzig gespielt haben und dann 3-0 gewonnen haben. Ach, war das eine Freude, als ich da jemand angesprochen hatte, als wir in die Straßenbahn zurücksteigen wollten, um zu der Wohnung meiner Freundin zu gelangen, habe ich jemanden gefragt. Ich sage, haben die Mainzer gewonnen? Und ein Gejohle plötzlich, ja, 3-0. Ach, ich konnte es ja gar nicht fassen. Ich bin ja Mainzer Fan nach wie vor und bleib denen auch immer treu. Ich bin auch für die Leipziger natürlich, aber die Mainzer haben das eben bitter nötig gebraucht und diese 3 Punkte und umso mehr hat mich das gefreut. Ne? Ja. Also das war jetzt auch ganz toll. Ja, aber sonst war alles super. Letzte Woche war Wahl. Ich bin ja Wahlhelferin. Ich werde ja immer wieder geholt und das ist auch okay. Das war ich auch schon in Wiesbaden. Und ja, das hat auch Spaß gemacht und die Wahlbeteiligung war in meinem Wahlkreis war super, aber generell, ich habe heute gerade eine Danksagung vom Rathaus, vom Bürgermeister gekriegt, generell war die Wahlbeteiligung wohl nicht so hoch, aber war okay. Ja, okay. War okay, kann man ja auch nichts machen. Wenn nicht mehr kommen, dann kommen nicht mehr. Aber wir hatten da gut zu tun und es ist ja immer in 2 Schichten. Dann mittags konnte ich dann nach Hause gehen und um 18 Uhr, als das Wahllokal geschlossen hatte und zur Auszählung, ging es dann nochmal richtig rund. Und auch die die von zu Hause gewählt haben, die Briefwahl gewählt haben, das mussten wir auch alles zählen und ja, hat fast auf Anhieb eine Stimme fehlte und die muss gesucht werden. Oh nein. Ja. Und dadurch hat das Ganze 2 Stunden gedauert, aber das ist normal. Okay. Im besten Falle passt das gleich alles, aber dieses Mal hatte eine Stimme gefehlt und keine Ahnung, wo sie gesteckt hat. Irgendwann hat es dann geklappt und sodass ich um 20 Uhr zu Nachrichten zu Hause sein konnte. Also, sehr gut. Alles gut, ja. Na. Und, was, und bei dir mit der Umzieherei, Isabel? Ja, es geht langsam, aber sicher voran. Ja. So nach und nach wird es hier ein bisschen leerer. Ich fange jetzt, weiß ich gar nicht, 2 Wochen oder so, 3 Wochen, glaube ich, fange ich an, dann die ganzen großen Sachen einzustellen, so Sofa und Schreibtisch, keine Ahnung. Aber bis dahin wird jetzt erstmal so Kleinvieh verkauft. Genau, die Wohnung muss ein bisschen leerer werden. Und, ist das nicht ein bisschen spät in 3 Wochen? Denn in 4 Wochen zieht ihr ja um. Na, 5 Wochen noch, ne? Wir haben heute den 11. Wenn ihr am 13. umziehen wollt, naja, musst du wissen. Ja, so ungefähr. Naja, das Ding ist, ich habe halt keine Lust, hier noch irgendwie 2-3 Wochen auf dem Boden sitzen zu müssen, weißt du? Nein. Ich habe einfach die Hoffnung, dass das Sofa auch einfach schnell weggeht. 2-3 Wochen, das wäre auch ein bisschen lang. Aber so 14 Tage. Denn was machst du nachher, wenn niemand kommt? Dann musst du es auf die Straße stellen oder doch mitnehmen? Ja. Und den Platz habt ihr ja dann im LKW nicht. Außerdem könnt ihr es ja auch gar nicht gebrauchen. Ihr wollt euch ja was Neues holen. Ja, das stimmt. Und weißt du, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Es muss auch nicht schlimm werden, dass man da vor dem Nächsten ist und oh, jetzt brauche ich das noch. Wo ist denn das? Jetzt habe ich schon eingepackt. Oder wir haben schon verkauft. Das kann, ist nachher so schön, wenn man ja, dann... Ja, das ist aber alles Ansichtssache. Weißt du, Omi, du hast halt auch echt Bock umzuziehen. Du ziehst ja gerne um. Ja, also andere Leute haben Hobbys, du ziehst um. Und das sieht halt nicht jeder so. Naja, aber ach, das wird schon alles nicht so schlimm werden. Ja, ich mache mir da jetzt nicht so eine Platte. Das wird schon alles. Auch alles, was ich jetzt reingestellt habe, das ging ja ratzfatz dann auch immer weg. Also so ein paar Sachen natürlich nicht, aber die meisten Sachen schon. Also das, ja. Also im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr zufrieden. Das andere kann ja noch kommen. Also ist ja nicht gesagt, wenn die sich noch nicht gemeldet haben, das kann ja noch was werden. Vielleicht. Nur Geduld, ja. Naja, das hört sich gut an. Und ihr macht ja den Umzug selbst. Ihr mietet euch dann einen Wagen. Und den könnt ihr dann in Köln wieder abgeben, ne? Genau. Und mit den Leuten ist es genauso. Die Helfer, die bleiben in Leipzig und die in Köln kommen dann zu, um zu helfen beim Auspacken. Genau. Ja. Wir haben 2 hier und 2 in Köln. Ja. Genau. Super. Oh, und ich habe ja letztens Geburtstag gehabt, fällt mir gerade ein, ne? Ja. Ich erinnere mich auch noch. Und ich habe von meinen lieben Kollegen einen Gutschein bekommen. Für so eine, wie heißt das so, das ist so ein bisschen wie Schnitzeljagd via Internet, wo man dann Städte kennenlernen kann. Und das habe ich für Köln bekommen, so einen Gutschein dafür. Und dann, wenn wir dann da sind, dann können wir das quasi einlösen und via Schnitzeljagd uns durch Köln durchwursteln und alles kennenlernen. Total cool, oder? Finde ich voll gut. Ja. Also da soll man dann wohl irgendwie alle möglichen Sehenswürdigkeiten und so gezeigt bekommen, entdecken und so ein paar Ecken und also was man halt vielleicht sonst nicht so sieht, klassisch Touri-mäßig. Schön. Also so hoffe ich zumindest, dass man auch ein paar andere Ecken sieht. Genau, und dann muss man da irgendwie, ich kann mir das auch noch schwer vorstellen, aber ich glaube, das wird ziemlich lustig. Genau, das haben die mir geschenkt. Ja, das ist ja nett. Cool. Das ist ganz toll. Da kannst du ja vielleicht dann auch mal drüber berichten, wenn ihr dann soweit fertig seid mit allem und die Schnitzeljagd überstanden habt. Ja, ja, das ist Schnitzelgeschenk. Ja. Aber da fällt mir gerade noch was ein. Ernstes Thema, Omi. Ernstes Thema. Was sagst du dazu? Du hast doch bestimmt auch schon mal irgendwann, hast du schon mal Leuten einen Gutschein geschenkt zum Geburtstag oder zu irgendwas anderem und hast den nicht eingelöst? Nein. Nein. Ob die Leute das eingelöst haben, wenn ich das verschenkt habe, weiß ich natürlich nicht. Na, ich muss gerade daran denken und Wir haben Papa nämlich letztes Jahr zum Vatertag, es war ja gestern Vatertag, und letztes Jahr zum Vatertag haben wir ihm einen Gutschein für ein Rallye-Wochenende geschenkt. Und wir wollten uns ein Wochenende aussuchen, wo wir dann mal zum Rallye gucken fahren. Ja. Und naja, wir hatten es auch irgendwie uns da was ausgesucht, dann hat das aber irgendwie alles nicht geklappt. Naja, und wie das dann so ist, bums, ist ein Jahr rum und wir waren immer noch nicht da. Oh, und nun, verfehlt das? Keine Ahnung, nein, wir haben den ja selber gebastelt, weißt du, das war ein selbstgebastelter Gutschein. Ach so. Genauso wie mein Bruder hat mir letztes Jahr zum Geburtstag auch einen selbstgebastelten Gutschein für eine Kanufahrt mit Schnaps geschenkt. Und ich hatte jetzt auch wieder. Nächste. Ja, genau, zum Beispiel. Und ich hatte jetzt auch gerade wieder Geburtstag und zack, dieser Gutschein hängt da immer noch. Kennst du dieses Phänomen? Nee, das würde mir, glaube ich, auch nicht passieren, weil ich das so toll finde und bin neugierig und freue mich auch darüber, wenn ich sowas bekomme. Ich frage mich manchmal, was der Knigge dazu sagt, ob man das sollte oder Knigge, ob das ganz ungezogen ist. Ja, aber meinst du, ich muss mich jetzt schämen? Nein, aber du siehst ja mal, ein Jahr ist so schnell vergangen, dass man sowas auch mal, dass sowas auch mal untergeht, dass man das auch mal vergessen kann. Aber wenn ihr diese Gutscheine selbst gebastelt, dann solltet ihr das ja wieder in Ordnung bekommen, wenn du umgezogen bist dann. Und ich weiß zwar nicht, was du auf der Weißen Elster dann noch machst. Du musst dann auf dem Rhein. Das wollten wir eigentlich bevor wir wegziehen. Ist schlecht. Also da sind die Kölner, glaube ich, ganz streng. Da kann man ganz schnell seinen Führerschein vielleicht mal verlieren. Das weiß ich jetzt nicht. Ne? Ich muss ja auch noch meinen Gutschein einlösen, Isabel. Oh nein, hast du auch noch einen Gutschein von uns? Siehst du, so ist das. Geburtstag. Wir verschenken mal schön die ganzen Gutscheine und vergessen es dann. Nein, ich vergesse meinen nicht. Das ist, wenn ich Jannik nachher besuche in Leipzig. Du bist ja dann nicht mehr da. Ach, aber richtig, da kriegst du ja noch eine Massage und allen Tüllüt, ne? Ja, aber das wird eingelöst. Ich rede jetzt am Wochenende mit ihm, weil ich gesagt habe, ich muss ja dann nicht in den Monaten, wo ich arbeiten soll, zu ihm fahren. Wenn ich dann Juli, August nicht arbeite, dann könnte ich doch dann lieber. Und dann hat er gesagt, oh, da sind wir eine Woche auf Sizilien gerade dann. Und er hatte da gebucht, wie schön. Und das ist ja auch okay. Und jetzt telefonieren wir morgen mal zusammen. Und ich habe schon mal in Kalender geguckt und wir kriegen das schon hin mit dem neuen Termin. Und dann wird auch der Gutschein eingelöst. Also bei mir fällt keiner. Aber wenn ihr die selbst gebastelt habt, eure Gutscheine, und du siehst ja jetzt deinen Vater am Sonntag, wenn du hierher zu mir auch kommst, und dann kannst du es ja mal mit ihm besprechen. Schon. Jo. Ja, so, ich habe vorhin geguckt, Formel 1, dieses Mal an Muttertag. Und dann gerade mittags, wenn alle Mütter mit ihren Gästen, mit ihren Kindern und. Ja, wie kann man das wohl machen? Ja, das verstehe ich auch nicht. Das fiel mir gestern. Was haben die sich dabei gedacht? Ja, Leute. Das finde ich sehr schade, zumal ich ja letzte Woche nicht Formel 1, oder war das vor 14 Tagen, Formel 1 gucken konnte, ist ja schon 14 Tage her. Ja, und weil ich doch da dann auch weg war und habe ich jetzt ein bisschen nachholbedarf. Und das ist ja in Barcelona auch noch, Isabel, wo du doch kürzlich warst. Mhm. Na? Ja, sonst müssen wir treffen uns auch am Sonntag um 14 Uhr bei dir. Dann gucken wir halt erst Formel 1. Ja, mein Essen ist dann fertig. Ich denke, wir haben Hunger. Na gut. Oder wir machen gucken wir das nebenbei. Das klären wir. Denn deine Mutter ist ja die Einzige, die Formel 1 nicht am Hut hat. Ja, ja, eben. Ne? Also wir drei mögen das ja. Wir lieben das ja. Ganz heiß drauf. Ne? Ja. Gucken wir einfach mal. Und was gab es sonst noch? Let's Dance war ja nun die Woche davor, wo ich ja auch nicht so gucken konnte. Oder davor noch eine Woche davor, hattest du gesagt, der Ochsenknecht, der hat sich den Fuß gebrochen. Ja. Oh, wie schade. Und ich mache den doch so gerne. Hatte ich dir doch gesagt, der hat sich so super entwickelt. Und ich war rein äußerlich toll. Okay. Wir mögen ja auch seine Mutter, ne? Wir beide mögen auch seine Mutter. Ja. Isabel, darf ich mal bei der Gelegenheit an Helene Fischer erinnern, dass wir die Karten loswerden müssen, leider, für Leipzig. Ja, kriegen wir hin, ist doch noch Zeit. Noch interessiert sich dafür keiner. Nicht? Hast du schon mal reingesetzt? Nein, brauche ich auch noch nicht. Nein, nein, okay. Das entscheiden die spontan irgendwie ein paar Wochen vorher. Wir können ja leider nicht hin, durch deinen Umzug ist das ja. Und wir haben ja die Karten jetzt schon so lange, im September haben uns auch schon drauf gefreut, aber ich verstehe das ja auch. Und dann besuchen wir sie nächstes Mal in Köln, nächstes Jahr, wann sie dann da ist. Ne? Dann kriegen wir das hin. So, was gibt es sonst noch? Gestern war Vatertag. Ich hatte Besuch von meinem Bruder und seiner Frau, also meiner Schwägerin, und habe schön gekocht. Und wir haben es hier, anschließend konnten wir draußen sitzen auf dem Balkon. Es war ja herrliches Wetter. Später kam Gewitter. Wir haben es gehört. Trotzdem konnten wir draußen sitzen, weil es ja trocken war. Die Sonne war hinter den Wolken versteckt. Und es hat ordentlich geböllert in der Ferne. Und in den Abendnachrichten habe ich gesehen, unter anderem in Quickborn, also auch nicht so weit entfernt, Keller unter Wasser, Straßen unter Wasser, aber wie? Also, da haben wir direkt ja noch Glück. Aber ich meine, das ist ja auch übertrieben von Petrus. Er muss ja nun nicht gleich alles fluten. Ein bisschen Blumen gießen und die alles ist draußen wieder frisch, ist okay. Und die Gartenfreunde freuen sich natürlich auch über ein bisschen Regen. Und aber alles überfluten, nee, das geht so. Ja, Leipzig war das auch so angesagt irgendwie. Und das verschob sich dann tatsächlich den ganzen Tag über immer weiter nach hinten, diese Regenfront. Also erst sollte sie, keine Ahnung, um 1 kommen, dann plötzlich sollte sie um 3 kommen, dann um 17 Uhr, dann so. Und aber sie kam letztendlich gar nicht. Es wurde alles Mögliche an Schauernachrichten angekündigt, irgendwie von wegen Hagel und alle sollen rein und passt bloß auf und hast du nicht gesehen, und was war am Ende, war ja nicht. Naja, okay. Also zum Glück. Vorbeigezogen dann. Ja. Also das braucht man ja auch nicht. Hagel und Blitzeinschläge und sowas brauchen wir auch nicht, ne? Ja. Und nun ist es auch wieder schön. Ich bin heute Pam unterwegs gewesen. Ich war schon zum Frühstücken bei Teppich Kiebeck gewesen. Ganz lecker. Und das war schön. Mit dem Frühstücksfreund? Ja, genau. Weil du hast ja Glück gehabt, dass wir heute skypen können und podcasten können, weil ich normalerweise hätte heute arbeiten müssen. Ich habe diese Woche 3 Tage hintereinander gearbeitet. Gestern war Feiertag und heute hätte ich arbeiten müssen, aber in diesem Haus, wo wir hätten heute unsere Modenschau gemacht und den Verkauf und. Da ist ein 103. Geburtstag und da wollen die natürlich toll feiern. Und dann ist das auf ein anderes Datum verlegt worden. Ne? Da war ich jetzt auch nicht traurig 103. drum. Ja, und so konnte ich heute richtig schön. Ich habe ganz viel geschafft, erledigt hier. Und ist ja auch mal schön. Ne? Jetzt brauche ich erst wieder am 16. arbeiten. Ich muss noch mal dazu erzählen, was mir noch nie passiert ist. Nun bin ich auch noch nicht so lange dabei. Neulich, als wir beim Einladen in den LKW waren, da ist mir dieser eine Wagen umgekippt. Das ist ja ein schweres Viech. Also 6 Stück haben wir davon. Da ist es abschüssig gewesen von dem gepflasterten, also von der glatten Oberfläche, von dem Weg. Dieser Wagen fing bisschen an zu schlendern und dann habe ich ihn gerade noch in den Griff gekriegt und dann war es noch nicht zu Ende und dann fing er da wieder an zu rollen. Ich konnte ihn nicht mehr halten und da kippte dieser große, schwere Wagen da um in die Landschaft da rein. Gott sei Dank ist da niemand mit dem Rollstuhl oder Rollator dazwischen gekommen und also der wäre erschlagen worden. Da ist kein Halten mehr. Ja. Gefährlich. Ja. Und dann? Hat man dir geholfen, das wieder aufzuräumen? Naja, die saßen ja natürlich da alle da. Das war jetzt ein Schauspiel. Die finden ach Gott, auch das noch. Hast du Applaus gekriegt? Nein, es kam auch keiner zu helfen, außer Frank. Aber der hat dann geholfen. Und dann mussten wir das auf ein extra Gestell erstmal umladen. Das ist ja alles so schwer. Und dann konnten wir das hochheben und es ist nichts schmutzig geworden, weil ja alles so trocken draußen war. Und außerdem ist da solche dicke Plane immer da drüber. Und da war das dann so ein bisschen reingefallen. Aber dass der umgekippt ist, also der hat ja ein Gewicht, du glaubst das gar nicht. Also so schwer wie ein Elefant, würde ich sagen. Mindestens bestimmt. Ja, Frank hatte mir noch das Gewicht gesagt, wie schwer. Also das ist Wahnsinn. Aber sonst kann ich die ja immer so gut bewegen. Aber wenn es ein bisschen bergab da irgendwie geht oder so, so dann fängt er an zu rollen und dann kannst du ihn einfach nicht mehr. Und dann muss man das zu zweit machen. Aber ich habe es einfach gut gemeint. Er ist ja auch nicht böse gewesen. Das ist einfach Lehrgeld. Und habe ihm noch mal einen rechten Finger. Der ist ganz dick geworden. Aber das ist alles schon wieder gut. Ne? Also was man alles erleben kann, ne? Wahnsinn! Hammer! So, was ist noch bei dir passiert? Was habt ihr noch erlebt? Irgendwas so Schönes unternommen? Ich habe eine neue Lieblingssendung, ne, im Fernsehen. Und? Bachelor in Paradise. Hast du geguckt? Hast du geguckt am Mittwoch? Nein, ich habe das. Es war so schönes Wetter, ich wollte auf dem Balkon bleiben. Aber erzähl, ist das sehenswert? Aber sowas von sehenswert. Oh, dann gucke ich nächstes Mal. Ich war zwar fast ununterbrochen am Pöbeln, weil ich die Caro so aufgeregt hat, der ist auch leider drin geblieben ist, weil sie eine Rose gekriegt hat. Verdammte Hacke. Von Oliver Sanne, weißt du, der ehemalige Bachelor. Ja. Ja. Naja, jedenfalls, die war, die das ist eine, eine ganz komische Frau. Die hat mich ein bisschen aufgeregt. Und dann diese Evelyn, die ist auf jeden Fall ziemlich witzig. Das ist so ein bisschen so eine kleine Verona Poth. Also nur in blond. Aber so von der Quietschestimme und die wirkt auch so leicht naiv. Aber ich glaube, die hat faustdick hinter den Ohren. Die hat wahrscheinlich... keine Ahnung, innerlich verfolgt die, glaube ich, so einen Plan. Die tut einfach nur so und verarscht eigentlich alle. Ich glaube, die ist ziemlich, ja, ich glaube, das ist ziemlich cool. Genau, naja, da sind halt noch mehr so Leute, die halt so ein bisschen schon Aufmerksamkeit erregt haben. Hier unter anderem die Jellis, die dem letzten Bachelor eine geknallt hat. Ja. Weißt du? Die ist auch wieder dabei. Mal gucken, ob die Fäuste wieder fliegen. Wieso heißt das denn Paradise? Warum heißt das denn Paradise? Weil das sind alles ehemalige Bachelor-Leute, also ja, Bachelor oder Bachelor-Kandidatinnen. Ach, beides. Und genau. Und die sind quasi, also im Paradies, also irgendwo in Thailand wird das, glaube ich, gedreht. Ach, so. Also so am Strand und Strandvilla da mit Bar und hast du nicht gesehen. Also sieht auch wunderschön paradiesisch aus, kann man gar nichts gegen sagen. Ja. Ich habe auch richtig Lust auf Urlaub bekommen gestern. also wir haben es gestern aus der Konserve geguckt, sozusagen. Live am Mittwoch haben wir es auch nicht gesehen. Ja, das war wirklich sehr, sehr lustig. Da ist irgend so ein komischer neuer Moderator. Da weiß ich noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Aha. Den habe ich auch noch nie irgendwo gesehen. Ist das immer mittwochs? Ja, immer mittwochs jetzt. Okay, also nächsten Mittwoch gucke ich mal. Ja. Dass ich mal mitreden kann. Das war auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam. Also wesentlich unterhaltsamer als der Bachelor selbst. Also da muss ich ja sagen, das habe ich jetzt die letzten Male gar nicht mehr so mitbekommen. Ich wollte das auch nicht mehr sehen. Also die letzte Folge, das war jetzt das Letzte, wirklich das Letzte. Und naja, nun gucke ich ja immer noch Let's Dance. Heute geht es ja wieder weiter. Das wird ja jetzt immer spannender, weil sie alle gut sind. Und manchmal ist es ja auch gemein, wenn die dann nicht genug Anrufe bekommen und aus diesem Grunde dann rausfliegen. Aber so ist es nun mal eben. Ne? Umgekehrt ist es ja auch, wenn die Schlechten drin bleiben, nur weil die Fans da anrufen. Die bösen Fans, ne? Ja. Ja. Sag unseren Freunden Tschüss. Ich verabschiede mich schon mal. Haltet die Ohren steif, bleibt uns gewogen und wir freuen uns auf den 25., wenn wir uns dann alle wieder hören. Und alles Liebe. Bis dann. Tschüss. Tschüss, Isabel. Bis dann. Tschüss, tschüss.